Kundgabe 215. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.12.1937. Wirkungen von Gottes Wort. Regen Anteil nehmen wir an allem, was du beginnst. Und so es zur Ehre Gottes ist, erwächst dir daraus Segen und Gnade. Durch deine Arbeit im Geistigen haben auch wir immer wieder neue Aufgaben zu erfüllen. Es gilt doch, allen denen, die du zu gewinnen suchst, beizustehen und, wo sie forschen und grübeln und ihre Gedanken dem Jenseits zuwenden, helfen zur Seite zu stehen. Eine jede Regung in ihrem Herzen nehmen wir wahr. Ihren Gedanken versuchen wir die Richtung zu geben zum himmlischen Vater. Eine emsige Arbeit setzt ein überall da, wo nur der leiseste Gedanke sich nach oben wendet. Deshalb ist auch deine Mitarbeit so ersehnt von allen geistigen Freunden, denen wieder die Seelen der Erdenkinder anvertraut sind, und befolgst du das Gebot der Liebe, gibst du jenen ab von dem, was dir der Vater gab. Dich, seine Tochter, beauftragt der Herr, zu seiner Ehre zu wirken. Somit gab er dir ein Amt, das zu verwalten, du dir angelegen sein lassen musst. Gerade im Kleinen zu wirken ist oft so mühsam und erfordert viel Geduld. Denn wo solche Gedanken noch nie das Menschenkind bewegt haben, muss erst langsam der Boden vorbereitet werden, ehe es aufnehmen kann und will. Wo sich der Heiland unter euch aufhält, wenn ihr innig seine Gegenwart erfleht, dort wird das Wirken doppelt segensreich sein und werdet ihr es spüren an dem Zauber, der euch umfängt, dass ihr in seiner Liebe steht. Es legt sich auf einen jeden ein Hauch von Frömmigkeit, zuerst unbewusst, dann aber fühlt ihr immer stärker, und ob ihr euch auch wehren wollt gegen den Hauch der Liebe, der von Gottes Worten ausgeht, ihr entgeht ihm nicht. Und lasset ihr in euch wirken alle diese Strömungen, die euch zufließen, befasset ihr euch innig mit den Gedanken an den Herrn und Heiland, so werdet ihr bald spüren, wie euer Glaube, eure Liebe zum Heiland und euer Sehnen nach dem Vater wachsen wird und wie ihr daraus Gnade um Gnade schöpfet. Es ist so segensreich, bewusst zu wirken in Liebe für die Mitmenschen. Verlassen sind alle die, denen der Vater gab und die diese Gabe zurückweisen. Gottes Gebote zu erfüllen, danach soll jeder streben. Und ein Leben zu führen, gottgefällig und in Liebe, das verlangt der Herr von jedem. Wer aber wandelt so auf Erden? Gar wenige sind es. In keiner Weise will der Herr durch Zwang bestimmend auf sie einwirken. Sonst wäre es ihm ein leichtes, die Menschen dahin zu bringen. Doch gehorchet ihr seinem Willen aus Liebe zu ihm. So werdet ihr durch euren Willen im Segen bleiben und von nun an euer Ziel in der Vereinigung mit Gott sehen. Gottes Wort bedeutet für euch ein sicheres Finden des Weges zur Höhe. Gottes Wort ist euch Speise und Trank zugleich. Es ist eure Kraft und Stärke, der nie versagende Gnadenquell, den Christus für euch alle bereithält, dass ihr ständig daraus schöpfet. Lehren euch die Sendboten Gottes, so nehmet ihr teil an der Arbeit im ewigen All, an der Wiedergewinnung der Seelen für das Reich Gottes, ob auf Erden oder im Jenseits. Es ringet die Liebe Gottes der Finsternis die Seelen ab. Und jede Arbeit, die diesen Zweck verfolgt, wird gesegnet sein vom Herrn. So begehret, unausgesetzt das Wort Gottes zu hören. Alle, die ihr dienen wollet dem Herrn, lasset euch erquicken. Lasset euch stärken, euch erbauen und trösten. Und findet euch alle ein beim Vater, von dem ausgehet das ewige Wort. Auf Erden verheißt er euch das ewige Leben. Bleibet ihr in seinem Wort, auf das ihr den Tod nicht schauen werdet in Ewigkeit. Und ihr alle könnt es erreichen, wenn ihr nur wollt. Ihr alle dürfet nur im Herrn verharren, und erfüllen wird sich die Verheißung Christi. Denn sein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.